Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute im Steinbruch der Völker, eine lange Heiner-Müller-Nacht. Durch die Sendung führt Roland H. Wiegenstein. Teil 2. Länger als Glück ist Zeit und länger als Unglück. Oder Rückkehr in die Antike und Aufbruch in die Welt. Mit Musik aus Dmitri Schostakowitschs 15. Streichquartett, gespielt von Gidon Krämer, David Phillips, Kim Keshkeshian und Jojo Ma. Geboren am 9. Januar 1929 in Eppendorf, Sachsen, gestorben am 30. Dezember 1995 in Berlin, knapp nach dem Rentenalter, Heiner Müller, ein deutscher Dichter. Kahl ist mein Erdkreis und so will ich euren. Ein Etwas zwischen nichts und nichts gespannt, von arbeitslosen Göttern ohne Grund. Rasiert von seinem eigenen Eingeweide, mit dem sein Aussatz über ihn Gewalt hat. Vom Feuer gewaschen, Raub aus Göttersitzen. Bis er Gewalt hat über seinen Aussatz. Gelehrt von allem, wenn das Nichts zurücknimmt, die es der Zeit geliehen hat, seine Sterne. Reißt euch die Augen aus, sie lügen. Leer, die Höhlen reden, war mein Leben selber. Hat keine Wahrheit mehr als deinen Tod. Von 1961 bis 1963 war ich 2 Jahre tabu, selbst eine Art Insel, und in der Zeit habe ich dann Philoktet geschrieben. Das war nur so möglich. Die Geschichten aus der Produktion hatten alle davon gehandelt, wie man den Sozialismus mit Menschen aufbaut, die dafür nicht gemacht waren. Sie suggerierten, dass man nur die Fehler beheben müsste, damit sich auch die Widersprüche auflösten, die es im Kommunismus nicht mehr geben sollte. Müller hatte Vorschläge gemacht, wie sein Lehrer Bert Brecht, die Bevölkerung und vor allem die Partei, die über diese Bevölkerung herrschte, hatte diese Vorschläge nicht einmal in Erwägung gezogen. Vielmehr den Kritiker als Querulanten ins Abseits gestellt. Das Dogma von der führenden Rolle der Staatspartei in allen Bereichen hat zur Stagnation in allen Bereichen geführt, zum Prinzip der negativen Auslese, Gesinnung vor Leistung, Sicherheit vor Produktion, zur Diktatur der Inkompetenz. Die Tragödie des Sozialismus ist Trennung von Wissen und Macht. Der Niedergang eines Gemeinwesens beginnt mit dem Verfall der Sprache. Wo die Benennungen nicht mehr greifen, greift keine Praxis. Das Leben in der Phrase statt auf dem Boden der Tatsachen hat zur einzigen Überschussproduktion in unserer Mangelwirtschaft die Produktion von Staatsfeinden gemacht, die den Mangel reproduziert. Wir haben unseren Staat nicht für die Geschichte gebaut, sondern für die Statistik. Jetzt schreitet die Geschichte auf den Füßen einer riesigen Mehrheit über die Statistik hinweg. Der Prozess ist revolutionär. Vielleicht die erste Revolution in Deutschland. Das Tempo ist schwindelerregend. Eine sozialistische Revolution ist es nicht und kann es nicht sein. Nach Jahrzehnten stalinistischer Perversion des Sozialismus. Das hat Heiner Müller so erst in seiner Autobiografie gesagt, gewusst, mindestens geahnt hat er es schon früher. Seine Konsequenz aus dem, was er zwar wusste, aber sich nicht eingestehen wollte, war die Suche nach anderem Material, als in den landwirtschaftlichen Kollektiven, den Baustellen und Fabriken zu finden war. Die Antike, an die er nach dem Skandal der Umsiedlerin selbst zur Insel geworden geriet, war ein Ausweg und eine Ausflucht. Bei Homer fand er den Heerführer Philoktet, den die Griechen auf eine einsame Insel verbannt hatten, weil sie den Gestank seiner schwerenden Wunde nicht mehr ertrugen. Doch die Belagerer Trojas brauchten Philoktets unfehlbaren Bogen, seine Kampfkraft. Odysseus und Neoptolemos sollten ihn zurückholen. Und wenn es um den Preis wäre, dass Philoktet seinen alten Feind Odysseus vorher tötete. Nicht als wenn dieser, der Funktionär der Macht, sich wirklich hätte töten lassen. Er macht den Vorschlag nur, um mit dem Verbannten ins Gespräch zu kommen, ihn zu locken. Die Toten essen wohl vom Lorbeer nicht. Mein Tod in deiner Hand färbt meine Rede, mein eigener Name auf den eigenen Lippen, im Schatten deiner Pfeile schmeckt nach Blut. Volk über meine Leiche, dem nach Troja. Er hat nicht Teil an deinem alten Unglück und widerwillig am Betrug am neuen. Dort lügt mir einen Tod, der meine Mannschaft am Krieg hält und ein Grab unfindbar sei's, dass mich ein Fisch fraß, meine Rede neidend, oder weil ich ins Wasser spie, ein Meergott. Philoktet lehnt ab. Er will nicht mehr kämpfen, er hat mit den Griechen nichts mehr zu tun. So muss Odysseus den jungen Neoptolemos dazu bringen, den Abtrünnigen zu töten. Der Zweck, der Besitz des Bogens, heiligt jedes Mittel der Überredung, der Rabulistik. Neoptolemos erschlägt Philoktet, der Krieg geht weiter und Odysseus höhnt: Geh voran, vor Troja werde ich dir die Lüge sagen, mit der du deine Hände waschen konntest. Hättest du mein Blut vergossen, jetzt und hier. Geh schneller, lass nicht deine Wut verraucht. In Troja ist dein Tisch gedeckt, geh schneller. Zum Schlussgang von Odysseus und Neoptolemos mit dem toten Philoktet können Bilder aus der Kriegsgeschichte projiziert werden, vom Trojanischen bis zum Japanischen Krieg. So die Regiebemerkung am Schluss des Stücks, das sich sein Autor als Clownsspiel aufgeführt dachte. In einem Brief an den Regisseur der bulgarischen Erstaufführung des Philoktet, die er für beispielhaft hielt, hat Müller seine Intention beschrieben und die antike Geschichte als Fortsetzung der Geschichten aus der Produktion ausgegeben und die Utopie beschworen, samt ihrem Ende. Der kommunistische Grundsatz, keiner oder alle, erfährt auf dem Hintergrund des möglichen Selbstmords der Gattung einen endgültigen Sinn. Aber der erste Schritt zur Aufhebung des Individuums in einem Kollektiv ist seine Zerreißung. Tod oder Kaiserschnitt die Alternative des neuen Menschen. Das Theater simuliert den Schnitt. Lusthaus und Schreckenskammer der Verwandlung. In diesem Sinn ist Philoktet gegen die modisch kurzschließende Interpretation als Drama der Enttäuschung das Negativ eines kommunistischen Stücks. Die Beschäftigung mit der Antike ist Müllers Versuch, der stillgestellten Dialektik der stagnierenden sozialistischen Gesellschaft durch die Einführung einer Tragik auf die Sprünge zu helfen, die ihr wesensfremd ist. Unauflösbare Widersprüche wollte eine Gesellschaft, die blind, fortschrittsgläubig sich eingeigelt hatte, nicht wahrhaben. Im Ödipus-Kommentar hat er sie als Nacherzählung einer Sage gefasst. In einer vorsätzlich dunklen Sprache, die Anschluss an Hölderlins Übersetzung des Ödipus, die er für Benoît Bessons Inszenierung am Deutschen Theater eingreifend verändert und noch schwieriger gemacht hatte. Ödipus-Kommentar. Laios war König in Theben. Ihm sagte der Gott aus dem Mund der Priester, sein Sohn werde gehen über ihn, Laios, unwillig zu bezahlen den Preis der Geburt, die kostet das Leben, riss von den Brüsten der Mutter das Neue, durchbohrte die Zehen ihm, sorgsam, dass es nicht über ihn gehe, und vernähte die dreifach. Gab es, dass der auf dem Tisch der Gebirge den Vögeln es ausleg, einem Diener, dieses mein Fleisch wird mich nicht überwachsen, und verbreitete so den Fuß, der ihn austrat, durch Vorsicht. Dem geflügelten Hunger das Kind nicht gönnte der Diener, gab es in andere Hände zu retten, in anderes Land es. Dort, das Hochgeborene wuchs aufgeschwollenen Füßen, keiner hat meinen Gang, sein Makel, sein Name. Auf seinen Füßen und andern seinen Gang ging das Schicksal, aufhaltsam jeder Schritt, unaufhaltsam der nächste, ein Schritt ging den andern. Seht das Gesicht von Ödipus, Laios Sohn aus Jokaste, unbekannt mit sich selber, in Theben Tyrann durch Verdienst. Er löste, weil Flucht vom verkrüppelten Fuß ihm versagt war, das Rätsel, aufgestellt von der dreimal geborenen Sphinx über Theben, gab dem Stein zu essen das menschenessende Dreitier, und der Mensch war die Lösung. Jahrelang in glücklicher Stadt drauf pflügte das Bett, in dem er gepflanzt war, der Glücksbringer glücklich. Länger als Glück ist Zeit und länger als Unglück. Im 10. Jahr aus Ungekanntem die Pest fiel über die Stadt her, so lang glücklich. Leiber zerbrach sie und andere Ordnung. Und im Ring der Beherrschten, das neue Rätsel geschultert auf zu großem Fuß stand, umschrien vom Sterben der Stadt, der Rätsellöser warf seine Fragen ins Dunkel wie Netze. Lügt der Bote, sein Ohr zu den Priestern geschickt, Mund der Götter? Sagt der Blinde die Wahrheit, der mit 10 Fingern auf ihn weist? Aus dem Dunkel die Netze schnellen zurück, in den Maschen, auf der eigenen Spur, vom eigenen Schritt überholt, er. Und sein Grund ist sein Gipfel. Er hat die Zeit überrundet, in den Zirkel genommen, ich und kein Ende, sich selber. In den Augenhöhlen begräbt er die Welt, stand ein Baum hier, lebt Fleisch außer ihm? Keines, es gibt keine Bäume, mit Stimmen redet sein Ohr auf ihn ein, der Boden ist sein Gedanke, Schlamm oder Stein, den sein Fuß denkt, aus den Händen ihm manchmal wächst eine Wand, die Welt eine Warze, oder es pflanzt sein Finger ihn fort im Verkehr mit der Luft, bis er auslöscht das Abbild mit der Hand. So lebt er sein Grab und kaut seine Toten. Seht sein Beispiel, der aus blutigen Startlöchern aufbricht, in der Freiheit des Menschen zwischen den Zähnen des Menschen auf zu wenigen Füßen, mit Händen zu wenig den Raum greift. Dieser Text sollte auf dem Theater als Prolog gesprochen werden, wurde aber nur im Programmheft abgedruckt. Sein Thema war die Zeit, und das heißt der Tod. Nur eine Gesellschaft, die den Tod und die Toten akzeptierte, konnte sich verändern. Das war eine Ketzerei, die von keiner gültigen Lehre mehr gedeckt war. Wenn man die kommunistische Utopie auf ihren religiösen Kern zurückführt, ist sie ein Unsterblichkeitsglaube. Die Kommunaren in Paris haben 1871 auf die Uhren geschossen. Das war der revolutionäre Impuls, darin steckt der Wunsch nach Unsterblichkeit. In einer Gesellschaft, in der die Toten oder die Ahnen keinen Platz haben, werden die sozial Schwachen, also die, die nicht funktionieren, zum Müll, sie stören den reibungslosen Kreislauf der ewigen Gegenwart. Was man braucht, ist Zukunft und nicht die Ewigkeit des Augenblicks. Man muss die Toten ausgraben, wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man Zukunft beziehen. Nekrophilie ist Liebe zur Zukunft. Man muss die Anwesenheit der Toten als Dialogpartner oder Dialogstörer akzeptieren. Zukunft entsteht allein aus dem Dialog mit den Toten. Den Unsterblichkeitsglauben hatte Heiner Müller verloren. Projektion 1975. Wo ist der Morgen, den wir gestern sahen? Der frühe Vogel singt die ganze Nacht. Im roten Mantel geht der Morgen durch den Tau, der scheint von seinem Gang wie Blut. Ich lese, was ich vor 3, 5, 20 Jahren geschrieben habe, wie den Text eines toten Autors. Aus einer Zeit, als ein Tod noch in den Vers passte. Die Mörder haben aufgehört, ihre Opfer zu skandieren. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch, ein Stück zu schreiben. Der Text ist in den Nachkriegswirren verloren gegangen. Es begann damit, dass der jugendliche Held vor dem Spiegel stand und herauszufinden versuchte, welche Straßen die Würmer durch sein Fleisch gehen würden. Am Ende stand er im Keller und schnitt seinen Vater auf. Im Jahrhundert des Orest und der Elektra, das heraufkommt, wird Ödipus eine Komödie sein. Der Landvermesser, als den sich Müller einmal bezeichnet hat, ging auf die Gräberfelder des Jahrhunderts. Um sie zu finden, musste er die Geschichte umpflügen und danach fragen, wer er selber war. Ein Dichter, ein Wortsteller, Fallensteller, einer, der auch dies begriffen hatte, dass Dichtung Dauer versprach, so wie die Verse des Horaz das fragwürdige Leben eines begnadeten Opportunisten überdauert hatten. Horaz, ein Selbstporträt? Horaz. 1. Der arrivierte mit dem Hass auf sein Startloch. Unter Brutus ist der Demokrat. Tod dem Tyrannen und mir auch ein Landgut. Pazifist bei Philippi. Er skandiert den Boden. Dann lernt er seine Lektion, er auch. Wechselt die Laufbahn. Schwamm drüber, Augustus. Das Landgut schenkt Mäzen ihm für einen Platz in den Oden. 8 Spiegel im Schlafzimmer und kein Wort mehr von Brutus. Er macht seinen Weg in die Chrestomathien. Ehre Perennius, Liebling der Philologen. 2. Rom, die Hure mit den 7 Brüsten. Lob der Mäßigkeit, Mutter der Weltreiche, aufgefressen von den wachsenden Kindern, mit vollkommenen Versen, sonst wozu braucht Luxus. Satt singt Horaz. Den Lorbeer würzt das Fleisch. Kappadozisches Wildbrett. Und die Baumblüte in den Albanerbergen. 23 Dolchstöße, der zweite tödlich, in ein fallsüchtiges Fleisch. Was sind sie gegen den Furz des Priap in der 8. Satire? In den Fernsehgesprächen mit Alexander Kluge ist Müller auf Horaz zurückgekommen. Ich bin sicher, habe sicher mehr mit Horaz zu tun. Aber ich würde Ovid vorziehen. Und wieso hast du mit Horaz zu tun? Die Haltung ist eher die von Horaz. Was hat er für eine Haltung? Eine stoisch. Einfach aufgrund der enttäuschter oder desillusionierter Republikaner, der sich dann arrangiert mit der Monarchie. Heiner Müller hatte sich arrangiert, er trug viele Masken, auch die des Zynikers. Doch wenn er schrieb, kam er unausweichlich auf seine Themen zurück. Der Horatia, nach einer römischen Sage, ist wieder ein neuer Versuch, Widersprüche namhaft zu machen. Als Parabel dient ein Zweikampf und ein Mord. Und der Horatia und der Curiatia sagten, nein, nein. Und sie kämpften zwischen den Schlachtreihen. Und der Horatia verwundete den Curiatia. Und der Curiatia sagte mit schwindender Stimme, schone den Besiegten, ich bin deiner Schwester verlobt. Und der Horatia schrie, meine Braut heißt Rom! Und der Horatia stieß dem Curiatia sein Schwert in den Hals, dass das Blut auf die Erde fiel. Als nach Rom heimkehrte der Horatia, auf den Schilden der unverwundeten Mannschaft, über die Schulter geworfen das Schlachtkleid des Curiatias, den er getötet hatte, am Gürtel das Beuteschwert, in Händen das blutige eigene, kam ihm entgegen am östlichen Stadttor mit schnellen Schritten seine Schwester und hinter ihr sein alter Vater. Langsam. Und der Sieger sprang von den Schilden, im Jubel des Volks entgegenzunehmen die Umarmung der Schwester. Aber die Schwester erkannte das blutige Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, und schrie und löste ihr Haar auf. Und der Horatio schalt die trauernde Schwester: Was schreist du und lösest dein Haar auf? Rom hat gesiegt. Vor dir steht der Sieger. Und die Schwester küsste das blutige Schlachtkleid und schrie: Rom, gib mir wieder, was in diesem Kleid war. Und der Horatio, im Arm noch den Schwertschwung, mit dem er getötet hatte, den Kuriatier, um den seine Schwester weinte jetzt, stieß das Schwert, auf dem das Blut des Beweinten noch nicht getrocknet war, in die Brust der Weinenden, dass das Blut auf die Erde fiel. Er sagte: Geh zu ihm, den du mehr liebst als Rom. Die Situation ist altrömisch, wie es die Sage will. Alba und Rom kämpfen um die Vorherrschaft. Zwei aus jedem Stamm werden ausgewählt. Sie sollen im Zweikampf den Sieg ausfechten, das schon Soldaten. Aber was dann folgt, ist Müllers Erfindung. Das römische Volk muss entscheiden, was mit dem geschehen soll, der zweimal getötet hat, den Feind und die eigene Schwester. Und das Volk fällt den Spruch. Wie soll der Horatier genannt werden der Nachwelt? Und das Volk antwortete mit einer Stimme: Er soll genannt werden der Sieger über Alba. Er soll genannt werden der Mörder seiner Schwester. Mit einem Atem sein Verdienst und seine Schuld. Und wer seine Schuld nennt und nennt sein Verdienst nicht, der soll mit den Hunden wohnen als ein Hund. Und wer sein Verdienst nennt und nennt seine Schuld nicht, der soll auch mit den Hunden wohnen. Wer aber seine Schuld nennt zu einer Zeit und nennt sein Verdienst zu anderer Zeit, redend aus einem Mund zu verschiedener Zeit anders oder für verschiedene Ohren anders, dem soll die Zunge ausgerissen werden. Nämlich, die Worte müssen rein bleiben. Denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden. Aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar. Kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich. Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche. So stellten sie auf, nicht fürchtend die unreine Wahrheit, in Erwartung des Feinds ein vorläufiges Beispiel reinlicher Scheidung. Nicht verbergend den Rest, der nicht aufging im unaufhaltbaren Wandel. Und gingen jeder an seine Arbeit wieder, im Griff neben Pflug, Hammer, Ahle, Schreibgriffel, das Schwert. Das Modell ist schiere Literatur. Es taugt nicht als Handlungsanweisung. Eine Konsequenz aus dieser Einsicht ist der Text Medeaspiel, in der die Argonautensage zusammengezogen wird zu einer einzigen Szenenanweisung, die von nichts anderem mehr weiß als dem Entsetzen. Ein Bett wird vom Schnürboden heruntergelassen und hochkant aufgestellt. Zwei weibliche Figuren in Totenmasken bringen ein Mädchen auf die Bühne und stellen es mit dem Rücken zum Bett auf. Einkleidung der Braut. Mit dem Gürtel des Brautkleids wird sie an das Bett gebunden. Zwei männliche Figuren mit Totenmasken bringen den Bräutigam und platzieren ihn mit dem Gesicht zur Braut. Er steht Kopf, geht auf den Händen, schlägt Rat vor ihr und so weiter. Sie lacht lautlos. Er zerreißt das Brautkleid und nimmt seinen Platz an der Braut ein. Projektion. Geschlechtsakt. Mit den Fetzen des Brautkleids fesseln die männlichen Totenmasken die Hände und die weiblichen Totenmasken die Füße der Braut an das Bett. Der Rest dient als Knebel. Während der Mann vor den weiblichen Zuschauern Kopf steht, auf den Händen geht, Rat schlägt und so weiter, schwillt der Bauch der Frau an, bis er platzt. Projektion, Geburtsakt. Die weiblichen Totenmasken holen der Frau ein Kind aus dem Bauch, lösen ihre Handfesseln, legen ihr das Kind in die Arme. Gleichzeitig haben die männlichen Totenmasken den Mann so mit Waffen behängt, dass er sich nur noch auf allen Vieren fortbewegen kann. Projektion, Tötungsakt. Die Frau nimmt ihr Gesicht ab, zerreißt das Kind und wirft Teile in Richtung des Mannes. Aus dem Schnürboden fallen Trümmer, Gliedmaßen, Eingeweide auf den Mann. Thank you. Medeas Spiel war ein Endpunkt. Mit diesen Mitteln war keine Revolution zu beschreiben. Wohin Revolutionen führen, das lässt Müller in dem Stück Der Auftrag die Buisson sagen, der für kurze Zeit aus der Rolle des Sklavenhalters in die des Revolutionärs geschlüpft war, um danach zurückzukehren in die angestammte Klasse. Seine Mitstreiter zahlen die Zeche. Sasportas wird aufgehängt. Galoudec bleibt ein Krüppel. Vom Standpunkt der Humanmedizin ist die Revolution eine Totgeburt Sasportas. Aus der Bastille in die Conciergerie, der Befreier wird Gefängniswärter. Tod den Befreiern heißt die letzte Wahrheit der Revolution. Wozu das Töten und wozu das Sterben, wenn der Preis der Revolution die Revolution ist, die zu Befreienden der Preis der Freiheit? Nicht Menschen zu töten ist dein Auftrag, sondern Feinde. Nämlich der Mensch ist unbekannt. Wir wissen, dass das Töten eine Arbeit ist, aber der Mensch ist mehr als seine Arbeit. Nicht ehe die Revolution gesiegt hat, endgültig in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, werden wir wissen, was das ist, ein Mensch. Nämlich, er ist unsere Arbeit. Der Unbekannte hinter den Masken, der Begrabene im Kot seiner Geschichte, der Wirkliche unter dem Aussatz, der Lebendige in den Versteinerungen. Denn die Revolution zerreißt seine Masken, tilgt seinen Aussatz, wäscht aus dem steinharten Kot seiner Geschichte sein Bild. Der Mensch mit Klaue und Zahn, Bajonett und Maschinengewehr, aufstehend aus der Kette der Geschlechter, zerreißend seine blutige Nabelschnur, im Blitz des wirklichen Anfangs erkennend sich selber, einer den anderen nach seinem Unterschied. Mit der Wurzel gräbt aus dem Menschen den Menschen. Was zählt, ist das Beispiel. Der Tod bedeutet nichts. Wir wissen, dass das Sterben eine Arbeit ist. Deine Angst gehört dir. Was kommt hinter dem Tod? Fragte er noch und stand schon auf vom Boden. Nicht mehr schreiend und wir antworteten ihm. Du weißt, was wir wissen, was du weißt. Und deine Frage hilft nicht der Revolution. Wenn das Leben eine Antwort sein wird. Mag sie erlaubt sein, aber die Revolution braucht. Dein Ja zu deinem Tod und er fragte nicht mehr. Sondern ging zur Wand und sprach das Kommando. Wissend das tägliche Brot der Revolution. Ist der Tod ihrer Feinde, wissend das Gras noch. Müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Das Stück heißt Mauser, nach der Pistole, die die Rotgardisten benutzten, um ihre Feinde zu liquidieren. Exekution der Feinde, das ist erlaubt. Die Tötungsmaschinerie hat einen Parteibefehl in Tätigkeit gesetzt. Doch wer den Genickschuss nicht mechanisch setzt, wer etwa Mitleid hat, wer plötzlich in Blutrausch verfällt, der muss selbst eliminiert werden. Das abstrakte Prinzip duldet keine humane Regung. So haben totalitäre Systeme immer funktioniert. Bei Müller behält entsetzlich genug die Partei noch einmal recht, wie in Brechts Maßnahme, zu dem Mauser sich verhält wie ein Kommentar. Menschlichkeit wird vertagt bis zum endgültigen Sieg dem Fernen. Doch gerade indem Müller das Stück so unerbittlich, so unausweichlich auf das Ende zuführt, macht er dieses Ende als ein schlechtes erkennbar. Der Schrei nach Leben behält sein Recht wie die Revolution, die den Menschen erst schaffen will. Das letzte Wort über die Oktoberrevolution und den Sozialismus, den sie bringen sollte, ist wie das letzte über die Revolution. Der bare Schrecken. Das Nicht-Einverständnis der Einverständigen. Kunst hat und braucht eine blutige Wurzel. Das Einverständnis mit dem Schrecken, mit dem Terror, gehört zur Beschreibung. Müller hat die Falle früher als andere gemerkt. Die Falle, die darin liegt, Politik und Literatur zu verwechseln. Also hat Müller dann Shakespeare übersetzt, ihn zuweilen eingreifend bearbeitet, etwa Macbeth, und damit ausschweifende Diskussionen ausgelöst. Die Welt als Schlachthaus. Das wollten gerade die Intellektuellen nicht, die sich etwas darauf zugute hielten, einzugreifen, wenn nötig auch mit der Zensur. Kaum eines seiner Stücke ist dann im Westen so häufig aufgeführt und so gründlich missverstanden worden wie seine Hamlet-Maschine. Die Bestätigung eines alten Stückes durch dessen radikale Reduktion, geschrieben während der Proben zu einer Hamlet-Inszenierung, zu der er eine eigene Übersetzung gemacht hatte. Dann entstand sehr schnell dieses neue Seitenstück Hamlet-Maschine, wie ein Schrumpfkopf. Es gab keine Dialoge mehr. Ich habe immer wieder zu Dialogen angesetzt. Es ging nicht, es gab keinen Dialog, nur monologische Blöcke und das Ganze schrumpfte dann zu diesem Text. Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut. Von Leuten, die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nicht angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Bühnenarbeiter stellen vom Hamlet-Darsteller unbemerkt einen Kühlschrank und drei Fernsehgeräte auf. Geräusch der Kühlanlage, drei Programme ohne Ton. Die Dekoration ist ein Denkmal. Es stellt in hundertfacher Vergrößerung einen Mann dar, der Geschichte gemacht hat. Die Versteinerung einer Hoffnung, sein Name ist auswechselbar. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das Denkmal liegt am Boden, geschleift 3 Jahre nach dem Staatsbegräbnis des Gehassten und Verehrten von seinen Nachfolgern in der Macht. Der Stein ist bewohnt. In den geräumigen Nasen- und Ohrlöchern, Haut- und Uniformfalten des zertrümmerten Standbilds haust die ärmere Bevölkerung der Metropole. Auf den Sturz des Denkmals folgt nach einer angemessenen Zeit der Aufstand. Wenn der Zug sich dem Regierungsviertel nähert, kommt er an einem Polizeikordon zum Stehen. Gruppen bilden sich, aus denen Redner aufsteigen. Auf dem Balkon eines Regierungsgebäudes erscheint ein Mann mit schlecht sitzendem Frack und beginnt ebenfalls zu reden. Wenn ihn der erste Stein trifft, zieht auch er sich hinter die Flügeltür aus Panzerglas zurück. Aus dem Ruf nach mehr Freiheit wird der Schrei nach dem Sturz der Regierung. Man beginnt, die Polizisten zu entwaffnen. Stürmt 2, 3 Gebäude, ein Gefängnis, eine Polizeistation, ein Büro der Geheimpolizei. Hängt ein Dutzend Handlanger der Macht an den Füßen auf. Die Regierung setzt Truppen ein. Panzer. Mein Platz, wenn mein Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten der Front. Zwischen den Fronten darüber. Ich stehe im Schweißbruch der Menge und werfe Steine auf Polizisten, Soldaten, Panzer, Panzerglas. Ich blicke durch die Flügeltür aus Panzerglas auf die andringende Menge und rieche meinen Angstschweiß. Ich schüttle von Frechheit gewürgt meine Faust gegen mich, der hinter dem Panzerglas steht. Ich sehe, geschüttelt von Furcht und Verachtung in der andringenden Menge mich. Schaum vor meinem Mund, meine Faust gegen mich schütteln. Ich hänge mein uniformiertes Fleisch an den Füßen auf. Ich bin der Soldat im Panzerturm. Mein Kopf ist leer unter dem Helm, der erstickte Schrei unter den Ketten. Ich bin die Schreibmaschine. Ich knüpfe die Schlinge, wenn die Redelsführer aufgehängt werden. Ziehe den Schemel weg, breche mein Genick. Ich bin mein Gefangener! Die Bewusstseinsspaltung ist total. Es ist die Heiner Müllers. Die Revolution hatte es nicht gegeben, oder wenn es sie gegeben hatte, so war sie gründlich missraten. Er hatte sich ihrer angenommen, in seiner Welt, der DDR. Er war dort geblieben, sie war sein Material. Im Kopf nur war er ausgewandert nach Troja, nach Griechenland, nach Rom, nach Jamaika und Russland. Und war immer wieder auf Schlachthäuser gestoßen. Die Revolution ist die Maske des Todes. Der Tod ist die Maske der Revolution. Die vollkommene Tautologie, der Bankrott. Aber da bleibt etwas. Der zweite Clown im kommunistischen Frühling hat noch etwas zu sagen. Das nennt er Herzstück. Und es ist der Dialog. Herzstück. Eins, darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Zwei, wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen. Eins, mein Herz ist rein. Zwei, das werden wir ja sehen. Eins, ich kriege es nicht heraus. Zwei, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Eins, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Zwei, es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Eins heult. Zwei, ich werde es Ihnen herausoperieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Eins, aber es schlägt nur für Sie.